die Politik und jeden Politiker komplett aus der Wirtschaft raushalten, ihnen komplett die Macht entziehen. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonie. Und ich bin Dennis und unser heutiges Thema ist soziale Ungleichheit. Laut der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam besitzen 8 Männer, beziehungsweise genau genommen 8 Milliardäre, genauso viel Geld wie die Hälfte der ärmeren Bevölkerung. Diese Männer sind unter anderem Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Bill Gates und auch der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitzt 50,8% des weltweiten Vermögens und damit mehr als die restlichen 99% zusammen. Was eigentlich eine unfassbar krasse Nummer ist. Ich meine, allein in Deutschland haben wir 36 Milliardäre, die so viel Vermögen besitzen, und zwar 280 Milliarden Euro, wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Genau, das heißt, dieses Problem ist nicht nur für arme Länder aktuell oder für Entwicklungsländer, auch für sehr reiche Länder. Und was bietet diese Organisation als Lösungen an? Zum Beispiel sollen Staaten stärker kooperieren, anstatt gegeneinander in einem Wettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern zu treten. Und man solle unternehmerisches Handeln fördern, das sich weniger auf Kapitalgeber und stärker auf Arbeiter- und Umweltkosten konzentriert. Ob die Lösungen so sinnvoll sind, wird sich dann in Zukunft zeigen. Wenn es zum Beispiel nach extrem libertären Leuten gehen würde, dann müsste man eigentlich die Politik und jeden Politiker komplett aus der Wirtschaft raushalten, ihnen komplett die Macht entziehen, überhaupt in die Wirtschaft eingreifen zu lassen. Somit würde man auch quasi die Kraft der Lobbyisten wegnehmen, denn dann könnten Lobbyisten Politiker bestechen, so oft sie wollen. Die Politiker hätten gar keine Macht, in die Wirtschaft einzugreifen, und der Markt würde sich quasi selbst regeln. Ob das wirklich so die perfekte Lösung ist, wage ich zu bezweifeln, denn auch in der freien Wirtschaft gibt es Haie und kleine Fische. Und also alles, ja, das glaube ich überhaupt nicht. Wirklich. Jedes System ist korrumpierbar. Das ist so eher Wild West Kapitalismus und es hat sich auch gezeigt, es funktioniert nicht. Naja, es hat für die funktioniert, die jetzt die 8 reichsten Männer der Welt sind. Ja. Für die hat es funktioniert. Weiß nicht, für sie es funktioniert hat, aber auch sie, ich kann zum Beispiel sagen, wie die 90er Jahre in Russland, wo tatsächlich Wild West Kapitalismus war, eigentlich war super, super libertär, der Staat wirklich hat da nichts gemacht, wirklich null, und das hat dazu geführt, dass alle Unternehmer, alle Milliardäre, die zu jener Zeit dann gewachsen sind, haben fast alle ihr Geld verloren, weil die Gesellschaft sie nicht akzeptieren wollte. Das ist sehr wichtig, dass wirklich Reichtum von der Gesellschaft akzeptiert wird. Wenn diese 99% mal sagen, scheiß drauf, ich habe keinen Bock auf diese 1%, dann ist das Problem für 1%. Und sie müssen wirklich das kapieren. Meiner Meinung nach gibt es keine ideale Lösung dafür. Man kann nicht sagen, okay, wir müssen halt alle so jetzt super libertär machen, oder nee, wir müssen alle so super sozialistisch machen. Bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich habe kein Vertrauen in das obere 1%, dass diese Leute sich um die Lösung scheren, denn letztendlich geht es ihnen gut. Und solange es ihnen gut geht, wird es nicht dumm. Ich bin der Meinung, dass sie tatsächlich dieses Problem begreifen, und wenn wir einfach sehen, wer sie sind, die sind keine Erbmilliardäre. Bill Gates hat selbst Geld verdient. Mark Zuckerberg hat selbst Geld verdient. Bloomberg, Buffett, sie haben alle selbst Geld verdient. Und sie haben auch so eine Initiative, gerade nicht nur sie, unter anderem auch andere Milliardäre, dass sie jetzt sogenannte Funds für ihre Erbschaften gründen wollen und nicht alles an die Kinder vererben. Die Kinder kriegen dann natürlich, keine Ahnung, Geld für Lebensunterhalt, aber so, dass sie das ganze Kapital tatsächlich für öffentliche Zwecke nach dem Tod verwenden lassen wollen. Daran auch einige, soweit russische Unternehmen beteiligt. Und ja, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, die Zukunft ist tatsächlich hinter diesen Leuten. Ich glaube tatsächlich an die Verantwortlichkeit wirklich der Eliten. Ich hoffe auf die. Ich persönlich sehe das ein bisschen schwärzer, weil ich tatsächlich kein Vertrauen in die Eliten habe. Aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Eliten endlich merken, dass der gesamten Welt das Wasser bis zum Hals steht? Oder werden sie weiterhin saus und raus leben und die Armen ignorieren? Schreibt in die Kommentare! Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.